Das Geschrei endete mit Gekreisch. Die letzten Töne hörte man schon vom Hofe her. Alles wurde still. Aber im selben Augenblick begannen ein paar Menschen, die laut und schnell sprachen, geräuschvoll die Treppe heraufzusteigen. Es waren vielleicht 3 oder 4. Raskolnikow unterschied dabei die helle Stimme des jungen Mannes. »Das sind sie«, dachte er. In vollkommener Verzweiflung ging er ihnen direkt entgegen, mochte nun kommen, was wollte. Wenn sie ihn anhielten, war alles verloren. Ließen sie ihn vorbei, war auch alles verloren, denn sie würden ihn wiedererkennen. Sie kamen bedenklich näher. Zwischen ihnen war nur noch die Treppe eines einzigen Stockwerks. Da kam plötzlich die Rettung. Einige Stufen rechts vor ihm stand weit offen eine leere Wohnung. Dieselbe Wohnung im 2. Stock, in der vorhin die Anstreicher gearbeitet hatten, jetzt aber, wie auf Befehl, fortgegangen waren. Das waren sicher die Leute gewesen, die soeben beim Hinablaufen ein solches Geschrei gemacht hatten. Die Dielen waren frisch gestrichen. Mitten im Zimmer stand noch ein kleiner Eimer und eine Scherbe von einem Topf mit Farbe und Pinsel. Im Nu schlüpfte er durch die offene Tür und verbarg sich hinter der Wand. Es war höchste Zeit. Sie hatten bereits den letzten Treppenabsatz erreicht. Dann wandten sie sich nach oben und gingen lautsprechend vorüber nach dem 4. Stock. Er wartete eine Zeit lang, schlich dann auf 10 Spitzen hinaus und lief schleunigst nach unten. Auf der Treppe war niemand. Auch unten nicht. Er ging schnell durch den Torweg und wandte sich nach links die Straße hinunter. Er wusste nur zu gut, dass sie in diesem Augenblick schon in der Wohnung waren, dass sie erstaunt waren, die Türe offen zu finden, die eben noch verschlossen gewesen war, dass sie schon die Leichen erblickten und dass sie in weniger als einer Minute erraten würden, dass der Mörder soeben noch da gewesen sein musste, aber nun Zeit gefunden hatte, sich irgendwo zu verbergen, an ihnen vorbeizuhuschen und zu fliehen. Sie würden vielleicht auch schon auf den Gedanken gekommen sein, dass er in der leeren Wohnung gewartet hatte, als sie nach oben gingen. Indessen aber durfte er um keinen Preis seinen Gang zu sehr beschleunigen, obgleich es bis zur ersten Seitenstraße noch etwa 100 Schritte waren.